Meine Zuhörer, die folgenden zwei Sendungen, heute und in 14 Tagen, kreisen um die Frage, ob musikalischer Ausdruck sich fassen, gar analysieren lässt. Es wird hier ein undogmatischer Versuch unternommen, das Problem an bunt herausgegriffenen Stücken der Klavierliteratur und ohne Rücksicht auf Chronologie der Stilepochen deutlich zu machen. In Werken Schumanns, Bachs, Ravels und Beethovens. Musik ist Sprache eigenster Art, nicht übersetzbar. Was sie sagt, ist auf keine andere Weise zu artikulieren. Das Espressivo im strengen Sinn, der absolute Ausdruck, ist sachlich, die Sache selber, so sagt Adorno. Der eigentliche Gehalt eines Werkes liegt jenseits aller möglichen Beschreibung von Inhalten oder Assoziationen. Das geistige Wesen der Pastoralsymphonie Beethovens ist eben nicht ihr Programm, das lediglich den Inhalt andeutet. Die Geste des Ganzen, der musikalische Gehalt, wird niemals mit Worten greifbar, so präzis er auch musikalisch erscheinen mag. Von Inhalten indessen, die im Ganzen auf- und untergehen, lässt sich schon reden. Aber diese Inhalte werden gleichsam von der reinen Flamme des Ganzen wieder aufgezehrt. Inhaltliche Beschreibung mit geschickteren oder ungeschickten, mit prosaischen oder poetischen Worten kann gewiss Einzelnes im Werk erschließen, Wege des Hörens ebnen, müsste aber dann sogleich mit verbrennen, das heißt vergessen werden. Nur unter dieser Voraussetzung ist es überhaupt erlaubt, über den musikalischen Ausdruck Worte zu machen. Ganz unerträglich wäre, wenn das beschreibende Wort an der Musik haften bliebe, sie also verdinglichte, wie es im 18. Jahrhundert und bis heute versucht wurde. Musikalische Darstellung hat sich also immer neu allem notwendigen beschreibenden Wort zu entwinden. Die Inhalte, an denen sich Musik entzündet, die sie gewissermaßen verbrennt, sind nach zwei Richtungen hin bestimmbar. Sie spiegeln einerseits das subjektive menschliche Innere oder andererseits die äußere Welt. Musik kann, natürlich immer durch die subjektive Empfindung hindurch, primär eine innere subjektive oder aber eine äußere Natur inszenieren, also das Drama von Leidenschaften oder den Klang einer Landschaft. Sie kann, wie die Ästhetik des 18. Jahrhunderts es nannte, rühren oder malen. Und die Welt im Subjekt selber, das Reich seiner Regungen, seiner Affekte und Leidenschaften, kann einmal objektiv als mythisch triebhaftes Geschehen musikalisch reflektiert sein, das andere Mal als Ruf der Seele, spontane Selbstkundgabe eines Einzelnen erscheinen. Die Erfahrung all dieser Welten nun kann wiederum auf doppelte Weise geschehen, nämlich rezeptiv wahrnehmend oder in aktiver Kundgabe. Viele Musik kennt diesen Wechsel der beiden Haltungen, den Puls der beiden Gesten, man könnte sagen den inneren Rhythmus des musikalischen Ausdrucks. Fragen wir nun unbefangen in die traditionelle Klavierliteratur hineingreifend nach dem Grundgestus eines Musikstücks und der mimetischen Haltung, die ihm entsprechen möchte, so ist zuvörderst nach dem Verhältnis zwischen dem Rezeptiven und dem Spontanen, zwischen passiv empfangenden und aktiv erzeugendem Gestus zu unterscheiden. Zuweilen ist ein solcher Kontrast die erklärte Absicht eines Stückes, wie in Schumanns berühmtem Vogel als Prophet aus den Waldszenen. Hier erscheint der Grundgedanke des ganzen Zyklus, die Zwiesprache zwischen Mensch und Natur, in einzigartiger Zuspitzung. Die Stimme der Natur, des Vogels, lautet hier, gespielt von Clara Haskiel. Ist dieser Vogel Prophet, so spricht er wahr. Aber die Wahrheit ist verschlüsselt, bietet sich nur als Rätsel dar. Die Stimme des Vogels scheint jenseits von Sprache oder Tanz zu stehen. Die Melodie ist durch die dissonanten langen Vorhalte, Boten fremder Tonalität, selber wie fremd. Bei aller subjektiven Aneignung des Komponisten hält sich doch in dieser Stimme ein objektiver, unzugänglicher, ja beunruhigender Ton. Vom Interpreten ist nicht gefühlvolles Espressivo, sondern die rezeptive Haltung eines Lauschenden gefordert. Er steht dann im Bann der Spannung zwischen seiner eigenen Reglosigkeit und der sachten Bewegung der Natur. Man mag hier, schon im Sinne des Impressionismus, etwa im ruhig schwingenden Dreitakt des Stückes, etwas wie den Atem des Waldes, das Schwanken der Baumkronen und so weiter mithören. Subjektive Einmischung aber, Ich-Kundgabe, würde nicht nur den Ausdruck dieser Episode, sondern die Grundgäste des ganzen Stückes zerstören, das ja gerade auf dem Kontrast Naturstimme Vox Humana beruht. Der Ausdruck dieser Menschenstimme nun, die Intensität ihrer Sprache im Mittelteil, hängt davon ab, wie weit vorher ihr Gegensatz, das Befremdende des Naturlauts, wirklich realisiert wurde. Der Einsatz der Melodie löst plötzlich den Bann, ist wie Aufatmen. Die Rede gewinnt mit ihrem vollen Klang zugleich rhythmische Rubato-Freiheit. Anfangs ist es ja in diesem Mittelteil, als antwortete der Mensch begreifend auf die Naturstimme. Ja, man empfindet die Stelle wie den Ansatz einer zustimmenden, innig feierlichen Betrachtung. Doch dann, in den Wiederholungen zuerst und dann vor allem in der Modulation, übermannt doch der fragende Gestus mehr und mehr den Antwortenden. Und so entsteht nur ein subjektives Fragment, das dann gewaltlos wieder im Naturlaut, dem unverändert Rätselhaften, untergeht. Das Objektive also behält hier gegenüber dem Subjekt das letzte Wort. Hören Sie nun das Klavierstück Vogel als Prophet aus Schumanns Waldszenen ganz, gespielt von Clara Haskiel. Thank you. Schumanns Komposition Vogel als Prophet aus den Waldszenen wurde von Clara Haskiel gespielt. Ein neuer Ansatz zur Bach-Interpretation wäre es, auch hier das Verhältnis zwischen einem mehr objektiven oder mehr subjektiven Ausdruck zu bestimmen, statt, wie es so oft geschieht, alle subjektive Regung bei Bach als romantisch abzuqualifizieren. Zwar setzt sich bei Bach das Subjekt noch nicht einem Objekt entgegen wie später, denn als Einzelnes weiß es sich noch in der Ordo des Ganzen geborgen. Aber es wird sich wachsend der unendlichen Fülle seiner Empfindungen bewusst, reflektiert dabei aber doch noch nicht eigens auf sich selber. Und doch werden in dieser Musik bereits auseinanderstrebende Tendenzen fühlbar. Auch bei Bach gibt es schon jenen gestischen Atem zwischen einem mehr rezeptiven und einem mehr spontan aktiven Ausdruck. Im wohltemperierten Klavier treten öfters Präludien und Fugen in dieser Weise einander gegenüber. Im ersten Präludium hat der Interpret sich gewissermaßen nur hörend, nur empfangend zu verhalten. Es ist, als würde ein Zustand angeschaut. Das Stück ist jedenfalls nicht personale Rede. Es ist nicht nur die große harmonische Bewegung, die in langen Zügen ihrem Ziel entgegenschwingt, was hier den Ausdruck bestimmt. Nicht weniger ist es das regelmäßige Ein- und Ausatmen der zweifachen rhythmischen Figur jedes Taktes, wellengleich, die der Mündung, der Erweiterung der letzten Takte zutreiben. Der spezifische Ausdruck des Stücks aber, jene Atmosphäre wie vor Tagesanbruch, wird durch ein Element hervorgerufen, das nur aus dem Verborgenen wirkt, der Melodik. Denn in den ersten Takten des Präludiums ist in großer Verbreiterung die Linie des Fugenthemas in den Spitzentönen der Figuren schon vorgeahnt. Eine Entdeckung, die wir Johann Nepomuk David verdanken. Zuerst das Fugenthema, dann der Beginn des Präludiums. Trägt das Präludium also objektiv in seiner Struktur den Charakter von Frühe und Anbruch, so ist die Fuge ein Beginnen, ein unvergleichlicher Anfangscharakter. Dass dieses Präludium und diese Fuge das Riesenwerk des wohltemperierten Klaviers eröffnen, wächst gewissermaßen ihrem Ausdruck zu, wie es ja auch in so ganz anderer Weise in der ersten Beethoven-Sonate geschieht. Wird dort mit dramatischem Gestus ein Tor aufgestoßen, so werden hier bei Bach so behutsam wie entschlossen in der Fuge erste Schritte getan. So ist hier auch die Haltung des Interpreten gegenüber dem Präludium verändert. Er verharrt nun nicht mehr in der Anschauung, sondern zieht gleichsam aktiv ein in eine neue Region. Die im Präludium rezeptive Haltung gewinnt nun Spontaneität. Hören Sie hier Bachs Präludium und Fuge aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers ganz. Es spielt Swjatoslaw Richter. Thank you. Swjatoslaw Richter spielte Präludium und Fuge C-Dur aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Ist es bei Bach in den meisten Werken die unauflösliche Verbindung, die Vermittlung der objektiven und subjektiven Ausdruckstendenz, des Rezeptiven und des Spontanen, was uns so vollkommen wie unerreichbar erscheint? Steht bei ihm das Individuum gleichsam noch vor seiner Emanzipierung, weil es im verbindlich Allgemeinen geborgen ist? So stehen wir in der Zeit des französischen sogenannten Impressionismus an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts mitten in der Phase der Kritik jenes Subjektivismus, der so viele Musik des 19. Jahrhunderts geprägt hatte. Was bei Bach noch nicht begonnen hatte, Reflexion des Ich, ist bei den impressionistischen Meistern bereits wieder tief fragwürdig geworden. Besonders deutlich wird das an gewissen Bildern des impressionistischen Stils. Menschen sind hier so gut Gegenstände einer Landschaft wie Baum oder Gerät. Das persönliche, porträthafte Ich tritt mehr und mehr zurück. So entsteht etwas wie neue Objektivität. Subjektiv ist nur das Vermögen des Anschauens, die Kraft, die Spannung der Distanz zu den Dingen zu ertragen. So erscheint nicht mehr die romantische Seelenlandschaft, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, sondern eher der befremdende Naturaspekt, in dem der Mensch untergeht. Jenes Bild von Natur also, die nach Hölderlin wohl wenig bekümmert um uns ist. Der musikalische Impressionismus kennt nicht mehr den eingreifenden, steuernden Willen, nicht mehr das drängende Wohin, den Zug zum Ziel, der Beethoven und andere Musik des vorigen Jahrhunderts geprägt hatte. Ravels berühmtes Klavierstück Jeu d'eau trägt als Motto die den Inhalt wohl mehr verhüllende als aufschließende Bemerkung: Flussgott, lachend der Wasserströme, die ihn kitzeln. Tatsächlich geht der Ausdruck des Stücks weit über solch launige Apostrophierung hinaus. Zunächst erscheint hier etwas wie die rätselhafte Stimme des Elementes selber, etwas quasi Objektives. Hier anfangs eine melodische Linie. Ravel sucht nicht, wie Schubert in den Müllerliedern, den Partner in dem Element des Wassers, sondern vielmehr dessen eigenes Wesen, seine eigene Aura, musikalisch zu fassen. Aber dann taucht doch immer wieder Individualität in melodischer Gestalt auf, um wieder zu verschwinden, unterzugehen. Diese quasi subjektive Sprache in dem Stück, die melodische Sprache, tritt nicht eigentlich in einen Kontrast zum zuständig Elementaren des Anfangs und mancher anderen Teile. Es ist nicht ein Ich, was sich hier so gewaltlos heraushebt, sondern nur ein halbbeseeltes Wesen, eine Undinengestalt. Undine ist ja ein Archetyp, dem sich der musikalische Impressionismus immer wieder besonders zuneigt. Sie verkörpert Sehnsucht, aber ohne Ziel. Erotik, die sich ins Unbestimmte richtet. Sie ist eins mit dem Element Wasser und doch auch wieder nicht. Genau dies hätte ein Spieler darzustellen. Das hier anzuwendende Rubato etwa müsste ein ganz anderes sein als bei Brahms. Nicht persönlich expressiv, zielgerichtet, aktiv, sondern passiv und nur immer wie emporgetragen. Man kann auch in solchen Stücken durchaus zwischen mehr objektivem oder mehr subjektivem Ausdruck unterscheiden, zwischen rezeptiver oder spontaner Haltung des Spielers. Aber eben nicht als Entgegensetzung, denn auch die subjektive Sprache ist wie willenlos. Die Gesten Undines sind den Bewegungen des Meeres verwandt. So wirkungsvoll und virtuos das Stück sich dem Ende zusteigert, so könnte man doch nicht von einer eigentlichen Entwicklung reden. Das Auf und Ab der Details strebt nicht, wie zum Beispiel bei Beethoven, zu einem Ganzen. Und dies Ganze ist nicht eigentlich Prozess, sondern mehr ein wogendes Bild. Für den Interpreten stellt sich nicht so sehr die Frage, wie gestalte ich, sondern wie erfahre ich dies Objektive? Wie trete ich trotz stärksten Engagements doch auch wieder davor zurück, versinke gleichsam nicht selber in den Fluten. Denn Undine ist nicht nur außerhalb, Undine ist auch in uns, etwa das, was Freud das Es in uns genannt hat, das Halbbewusste also, das Triebhafte, uns selber so oft Rätselvolle. Hören Sie nun das ganze Klavierstück Jeu d'eau von Maurice Ravel. Es spielt Claudio Arrau. Thank you. Claudio Arrau spielte Ravels Komposition Jeux d'eau. Am Ende dieser Exkursion über den musikalischen Ausdruck nun ein Blick auf das Verhältnis objektiver und subjektiver Ausdruckscharaktere bei Beethoven. Mehr Empfindung als Malerei, schrieb Beethoven zur Charakterisierung seiner Pastoralsymphonie. Gesagt ist damit, dass das Objektive, die Natur oder auch das Singen der Landleute, nicht illustrativ als ein entfremdetes Außen, sondern als Region eigener Empfindungswelt erscheinen soll. Gleichwohl lässt sich gerade in Beethovens Ausdrucksvalörs zwischen objektiver und subjektiver Tendenz, zwischen mehr passiver Wahrnehmung eines Äußeren und aktiver Kundgabe seines Inneren unterscheiden, was wiederum eine präzise mimetische Haltung beim Spiel erfordert. Solche Ausdrucksbestimmungen kann ein Werk neu erschließen. Die Fantasie, Opus 77 etwa, gilt vielen als Beispiel schrankenloser Subjektivität, als Dokument genialer Launenhaftigkeit. Die sehr unvermittelten, oft ganz abrupten Kontraste scheinen dies Bild auch zu bestätigen, wie auch das Fehlen der Taktstriche an einigen Stellen. Am meisten aber wohl die schwankende tonale Basis. Wie schweifende Improvisation beginnt ja das Stück auf der Dominante von G-Moll, schließt aber in H-Dur, was wohl auch im 19. Jahrhundert noch ziemlich einzig dasteht. Nun hält gewiss dieses Stück wie nur wenige das Bild spontanen Improvisierens fest. Aber dahinter wird ein sehr einleuchtender poetischer Plan sichtbar, dem die Ausdrucksanalyse nachzugehen hätte. Die freie Form also artikuliert einen konsequenten Inhalt. Ein ästhetisches Subjekt durchstreift hier nicht nur weite tonale Regionen, sondern es tritt auch der Natur oder dem Elementaren gegenüber. Es begegnet anderen, ehe es seinen Weg findet, sich eingliedert in ein großes Kollektiv. So scheint es nicht ungereimt in diesem Werk von Beethovens Wandererfantasie zu sprechen. Deutlich wird gleich anfangs der Kontrast zwischen Objektivem und Subjektivem. Elementare Gewalt fährt gefährlich hernieder, sie steht außerhalb geregelter Zeitordnung. Auf sie folgt eine gelassene, man könnte auch meinen, verwunderte subjektive Reaktion. Aber dieses Objektive, das dem Subjekt widerfährt, zeigt noch andere, beseeltere Gestalt. In Des-Dur, also von der Anfangstonart G-Moll aus gesehen, aus weiter Distanz, erklingt eine Art Prozessionsgesang. Das beethovensche Signal Espressivo weist sicherlich auf diesen besonderen Ausdruck hin und wäre als subjektive Gefühlsäußerung wohl missverstanden. Zu imaginieren wäre vielmehr, dass der Wanderer auf fern herübertönende Klänge lauscht und nicht sich selber einmischt. Dieser Tatbestand kommt bei Serkin, den wir hier hören, noch nicht ganz klar heraus. Folgenden kommt es dann zu neuer, handgreiflicherer Erfahrung. Es zieht singend heran, Dolce sich nähernd, Forte in der unmittelbaren Begegnung und schnell verhallend im Vorüber. Der Beginn dieses ländlichen Liedes, es erinnert im Charakter ein wenig an ein Thema aus dem Scherzo der Pastorale, wäre als subjektive Äußerung an dieser Stelle wohl ganz deplaziert. Fasst man aber die Melodie als von außen kommend auf, als Wahrnehmung einer flüchtigen Begegnung, dann vertieft sich die poetische Atmosphäre und plötzlich verliert dieser Gedanke alle Banalität. Wieder also müsste hier mehr indirekt und nicht mit unmittelbarem Ich-Ausdruck gespielt werden. dann jener Wanderer, das Subjekt dieser Fantasie, in wenigen Takten diese Erfahrung reflektiert, wie seine subjektive Erregung abklingt, das ist ein besonderer Moment, ehe erneut das Elementare sich höchst gewaltsam Bahn schafft. Zeigte sich in der ersten Phase des Stückes das ästhetische Subjekt vor allem passiv, wahrnehmend und erfahrend, so tritt es nun in der zweiten Phase eines neuen Kapitels dieser Fantasie ins aktive Stadium. Nach dem Schauen und Schweifen nun energisches Vorwärts. Nach so vielen rasch durchzogenen tonalen Regionen hat sich ein neuer weiter Raum, D-Moll, aufgetan und wird mit äußerster Entschlossenheit betreten. Aber es kommt hier noch kein Ziel in Sicht. Vielmehr läuft sich die Bewegung fest, kreist so wild wie auswegslos um Tonika und Dominante. Am Ende droht Scheitern und Zusammenbruch. Der kritische Augenblick des Ganzen ist gekommen. Gerade in diesem kritischen Moment, in dem es nicht weiterzugehen scheint, erscheint noch undeutlich, nur rhythmisch und im Adagio-Tempo und noch nicht melodisch, das Bild neuer Zukunft, wie sie später im Hymnus des letzten Teiles anbrechen wird. Noch wird der Klang wie aus dem Entlegenen kommend wahrgenommen, eine neue Erfahrung des Objektiven, diesmal aber die entscheidende bahnt sich an. Unmittelbar darauf folgen nun endlich auf der Dominante der Zieltonart H-Dur, nämlich auf Fis, dreimal Gesten des Aufrufs, des Entschlusses. Und danach ein enthusiastischer Aufbruch, wobei, typisch für die späteren Werke, Kontrapunktik nicht statisch, sondern als stärkste dynamische Antriebskraft verwendet wird. Schon hier ist es, als äußerte sich nicht mehr ein Einzelner, ein Ich, sondern als eilten viele atemlos in der gleichen Richtung. Das Subjekt wird immer mehr zum Wir. Indessen wird die neue Existenz doch nicht gewaltsam herbeigeführt, nicht einfach erstürmt. An der Schwelle zum Neuen wird Halt geboten. Gewaltlos tut sich dann das Tor auf. Hier endet der zweite Teil der Fantasie. was dem ganzen bisherigen so verschlungenen Weg dieser Fantasie als Ziel vorschwebte. Die endliche H-Dur-Position wird nun zum neuen und endlich dem rechten Weg, gleich dem Tao, das ja Weg und Ziel bedeutet. Das achttaktige Thema ist in seinen beiden Teilen, abgesehen vom Halbschluss des ersten, identisch. Thema mit seinen 7 Variationen erscheint mithin 16 Mal der gleiche Viertakter. So den Blick unbeirrt auf nur eines gerichtet, schreitet die Musik ruhig und stetig voran, eine Chaconne ähnlich, ohne jede Zäsur zwischen den einzelnen Variationen. Das Subjekt, das sich nun diesem hymnischen Zug endgültig anvertraut, gibt sich gleichwohl nicht preis, kann sich vielmehr als individuelles, besonderes, aber doch vom Allgemeinen getragen und in ihm geborgen entfalten. Es wechseln Variationen mit singulärem und pluralem Ausdruck, zuerst ein Ich, dann ein Wir. Das emphatische Singen erinnert an die Chorfantasie und ist Vorschein des Finales der 9. Sinfonie. Es ist Beethovens immer wieder intonierter Gesang vom rechten Weg. Die Variationen werden wie in Opus 111 zu immer neuen Vorhöfen. Das Ziel rückt weiter und weiter hinaus. So kann es keinen endgültigen Schluss geben. Stattdessen erscheint die Coda. Der Wanderer blickt zurück, noch einmal auf die ungestalten Elemente. Sie hörten hier das Thema in C-Dur, so unwirklich, wie es ähnlich am Ende des zweiten Teils als Vorblick erschienen war. Aber nun ist es nicht mehr Traum nach vorwärts wie damals, sondern geht über in glückliche Realität, was in der genialen Rückwendung nach H-Dur dann zum Ausdruck kommt. Am Ende wird diese Wirklichkeit wieder und wieder bekräftigt. Aber auch hier kein Abschluss. Nochmals Rückblick, nun in H-Dur und dann Abbruch. Es ist, als ginge der Zug der Variationen im Unhörbaren immer noch weiter. Aber nun kann nicht genug betont werden, dass solche Versuche von Ausdrucksbestimmungen zwar über die Inhalte einen gewissen Aufschluss geben können, etwa so, wie wenn ich einen Roman Dostojewskis nacherzählen wollte. Der eigentliche künstlerisch-musikalische Gehalt aber ist damit so wenig wie in Dostojewskis Roman beschrieben, weil er sich völlig dem Wort entzieht. Er teilt sich mit nur dann, wenn der Roman gelesen, die Musik gehört wird. Hören Sie abschließend Beethovens Fantasie Opus 77. Es spielt Rudolf Serkin.